So. Wunderbar. Wir haben einen wunderschönen guten Abend. Ich darf euch im Namen der Reifungsaffiliated Society recht herzlich begrüßen. Wir sind ein international tätiges Bildungsprojekt, das unter anderem Lesekreise veranstaltet, also Veranstaltungen wie diese heute, und Journalismus und Forschung im Bereich der alten Linken, der 20er und 30er, der neuen Linken, der 60er und 70er und der postpolitischen der 80er und 90er betreibt. Genau, mit dem Ziel einer Neukonstituierung einer marxistischen Linken. Heute geht es um den Iran und die Linke. Wir haben vor 12 Jahren bereits ein ähnliches Panel zum 30. Jahr der Islamischen Republik veranstaltet, das abgedruckt oben vom Eingang aus liegt. Da könnte ich das gerne mitnehmen. Es lohnt auf jeden Fall. Es haben auch schon 2 andere Veranstaltungen mit ähnlichen Titeln und sehr unterschiedlichen Zusammensetzungen stattgefunden und die könnt ihr euch auch alle auf den YouTube-Kanal anhören. Genau. Und dann auch hoffentlich diese. Ich darf euch den Veranstaltungstext jetzt noch mal kurz vorlesen. Seit fast 4 Monaten schon hält die Welle an Massenprotesten und Streiks gegen das Regime an, die die iranische Gesellschaft erschüttern und ein immenses Ausmaß besitzen. Im gesamten Land haben sich unterschiedliche Teile der Gesellschaft unter dem Banner von Xinjiang Azadi vereint, um ein Ende der 40-jährigen Islamischen Republik zu fordern. Um die jetzige Krise zu verstehen, wollen wir einen Schritt zurückgehen und die Geschichte der Islamischen Republik genau untersuchen, sowie die Antworten der Linken hierzu heute wie auch damals. Handelt es sich bei der jetzigen Massenerhebung um eine Revolution oder eine vorrevolutionäre Situation? Was ist ihre gesellschaftliche Grundlage und was sind die Möglichkeiten hinter diesen Protesten? In welcher Beziehung steht der Umgang der Linken mit den Protesten heute zur Politik der Linken 1979? Wie sieht das Verhältnis von den heutigen Erhebungen zu den Massenprotesten und der Krise in den 90ern, 2009, 2017 und 2019 aus? Ergibt sich aus den Massenerhebungen im Iran die Notwendigkeit einer international organisierten Linken? Es sprechen heute Sama Mani, Psychoanalytiker, Kritiker und Autor, sowie Kabe als politischer Beobachter. Genau, normalerweise haben wir die Sprecher immer recht kurz angebunden mit 10 Minuten Eingangsstatements und dann 2 Minuten Reaktionen aufeinander. Da wir halt jedoch einige Absagen bekommen haben und wir jetzt nur 2 Sprecher am Podium haben, dürfen die sich entsprechend weiter austoben und bekommen wieder 20 Minuten und 5 Minuten auch, um aufeinander zu reagieren. Gut, wer von euch mal anfangen? Bitte. Sollen wir 20 Minuten, das wäre sehr iranisch, wenn wir jetzt 20 Minuten diskutieren, wer beginnt. Aber dann fange ich halt an. Ne, um das zu, bitte ins Mikrofon. Ja, natürlich. Passt es so oder hört ihr mich gut? Okay, also vielen herzlichen Dank für die Einladung. Im Vorfeld hat mich der Michael gefragt, hast du die Fragen vom Matthias auch beantwortet? Ich hab sie durchaus studiert mit heißem Bemühen. Und ja, und ich finde in den Fragen, wenn man diese Fragen beantwortet oder beantworten könnte, würde man halt durchaus ein akkurates Bild von der gegenwärtigen Situationen, vielleicht auch von den Perspektiven gewinnen. Ich möchte aber dennoch, nachdem wir uns ja austoben können, in meinem Beitrag zunächst einmal mit einem anderen Kreis von Fragen beginnen. Ein Kreis, der mit dem von Matthias gestellten Fragen und der aktuellen Situation im Iran, mit der generellen Situation im Iran seit der Islamischen Revolution und auch vor der Islamischen Revolution zwar eng zusammenhängt, dieser andere Fragenkreis, dennoch aber selten angesprochen wird und eine Art Elefanten im Raum bildet. Ich meine die Frage, welche Rolle der Religion, in diesem Fall dem Islam, bei den aktuellen Protesten im Iran zukommt. Immerhin handelt es sich ja um eine islamische Republik. Und was diese Frage für uns Linke bedeuten mag und welchen Zusammenhang es zwischen diesem Aufstand der Massen gegen die islamische Herrschaft im Iran und den Islamdebatten bei uns in Europa und im Westen geben mag. Und auf der anderen Seite, welche Rolle der Islamdiskurs in Europa für die europäische Außenpolitik dem Iran gegenüber spielt. Und auch welcher Zusammenhang zwischen dem, zum Beispiel gegen den Kampf gegen das Kopftuch im Iran und den Kopftuchdebatten hier bei uns existieren mag oder nicht existieren mag. Diese Fragen werden im Zusammenhang mit der aktuellen Situation im Iran kaum je gestellt. Und wenn das Thema Religion im Zusammenhang mit einem Land, in dem der Islam immerhin seit 44 Jahren die Macht übernommen hat und das religiöse Gesetz die Grundlage aller Gesetze bildet, wenn in diesem Zusammenhang das Thema Religion überhaupt einmal angesprochen wird, dann um es sofort wieder vom Tisch zu wischen. Annalena Baerbock hat Anfang Oktober im Deutschen Bundestag gesagt, ich zitiere, wenn die Polizei im Iran eine Frau zu Tode prügelt, weil sie aus Sicht der Sittenwächter ihr Kopftuch nicht richtig trägt, dann hat das nichts, aber auch gar nichts mit Religion zu tun. Ende des Zitats. Ich paraphrasiere also, dort drüben befindet sich ein Elefant, aber es scheint nur so. In Wahrheit ist es kein Elefant, sondern ein Kaninchen oder nein, überhaupt eine optische Täuschung. Im Folgenden möchte ich einige Anmerkungen und vor allem Fragen in den Raum stellen und zur Diskussion stellen, Fragen, auf die ich zum Teil gar keine Antworten weiß. Zum Teil schweben mir vielleicht Bruchstücke einer Antwort vor. Beginnen wir mit einer Anmerkung. Im März 2021 berichtete Deutschlandfunk in einem Beitrag unter dem Titel Islamische Republik ohne islamische Mehrheit über eine repräsentative Online-Studie, die von der Universität Tilburg in Holland durchgeführt wurde, online über die sozialen Medien, und bei der immerhin 40.000 Menschen im Iran befragt wurden, aus allen möglichen Gesellschaftsschichten. Und diese Umfrage ergab, dass 70% aller Iranerinnen und Iraner sich nicht als schiitische Muslime betrachten würden. 60% überhaupt nicht als Muslime. Die Differenz zwischen 60% und 70% ergibt sich daraus, dass es neben der schiitischen Variante des Islams auch noch die sunnitische und andere Varianten des Islams gibt. Das ist meines Erachtens ohne Übertreibung, also dieser Befund oder diese Veröffentlichung dieses Befunds ist für mich das wichtigste Ereignis seit der Islamischen Revolution 1979, wenn wir bedenken, dass der schiitische Islam die Staatsreligion und die Basisideologie im Gottesstaat Iran bildet und laut Verfassung nicht Ali Khamenei, der Führer der Islamischen Republik, der Führer ist laut Verfassung, sondern der verborgene Imam, das ist der schiitische Messias. Ja? Und in diesem Land hat der schiitische Islam überhaupt keine Mehrheit mehr. Es gibt einen Witz, also es gibt schon seit vielen, vielen Jahren Hinweise auf dieses Faktum. Es gibt einen ziemlich bekannten Witz im Iran, im Fastenmonat der Muslime, geht jemand durch die Straßen von Teheran mit einer Wurstsemmel in der Hand, und ein anderer sieht ihn, ein Passant, und sagt, Sie gehören wohl einer religiösen Minderheit an. Und er sagt, nein, ich gehöre der nicht religiösen Mehrheit an. Ja? Und ich glaube, diese Umfrage hat das sehr schön bestätigt, dass das nicht nur ein Witz ist. Und die Frage, die sich hier stellt, ist, warum diese wirklich, wirklich revolutionäre, dieser Befund, kaum bekannt ist in der breiteren Öffentlichkeit. Jetzt eine andere Frage. es wurde ja von der marxistischen Linken gesprochen und dann machen wir einen Sprung gleich zu Karl Marx. In der Einleitung zur Kritik der hegelischen Rechtsphilosophie schreibt der junge Marx, der müsste damals 25 Jahre alt sein oder so, ich zitiere, die Aufhebung der Religion als des illusorischen Glücks des Volkes ist die Forderung seines wirklichen Glücks. Die Forderung, die Illusion über seinen Zustand aufzugeben, ist die Forderung, einen Zustand aufzugeben, der der Illusionen bedarf. Die Kritik der Religion ist also im Keim, und jetzt kommt die berühmte Stelle, ist also im Keim die Kritik des Jammertales, dessen Heiligenschein die Religion ist. Ende des Zitats. Wenn wir diese Stelle nun so interpretieren würden, im Sinne eines simplen Basisüberbaumodells sozusagen, dass das Jammertal, das Elend, quasi direkt den Heiligenschein, also die Religion produziert, also dass die Formel also gelten müsste, je mehr Jammertal, desto mehr Heiligenschein, also jetzt sehr, sehr, sehr simpel runtergebrochen, dann sind wir im Falle des Iran, und um den Iran geht es ja heute, mit einem großen Widerspruch konfrontiert, mit einem Problem konfrontiert. Im Iran gab es nämlich im 20. Jahrhundert gleich mindestens zwei große Revolutionen. Die erste Revolution fand 1905, also vor 100 und bald 18 Jahren statt, 1905 bis 1911. Das war die sogenannte konstitutionelle Revolution. Und dann gab es noch die zweite Revolution 1978, 79, die bekannter ist im Westen, die islamische Revolution. Wenn wir nun die Kategorie Jammertal vergleichend auf diese zwei Epochen, also 1905 einerseits und 1978, 79 andererseits anwenden, also auf den Iran zu Beginn des 20. Jahrhunderts und den Iran der späten 70er Jahre, so ist es klar, dass der Faktor Jammertal im Iran zu Beginn des 20. Jahrhunderts unendlich stärker war als in den späten 1970er Jahren. Obwohl ich mich austoben könnte, eigentlich will ich jetzt auf diesen zweiten Faktor, wie sozusagen die soziale, ökonomische Situation in den späten 70er Jahren war, nicht eingehen. Es war natürlich eine Klassengesellschaft, es gab durchaus natürlich Armut und es gab vielleicht auch Elend, aber verglichen mit 1905 waren das wirklich, also das war ein Universum dazwischen. Also es ging den Menschen, wenn man es jetzt sehr simpel sagen will, natürlich viel, viel besser Ende der 70er Jahre. Auch deshalb, weil der letzte Monarch, also der Schah, gestürzt wurde, wenn man es jetzt ein bisschen übertrieben sagt, sich selbst zumindest verstand, könnte man sagen, als ein Sozialdemokrat ohne dieses demokratische Element, das er hat. Ich habe jetzt vor kurzem ein Video gesehen, vorgestern oder so, von ihm aus vor 50 Jahren, wo er, beziehungsweise das war nicht das, nicht dass ich, das war nicht dieses Video, ich habe verwechselt, was, das war ja ein Text, wo er sich verglichen hat, natürlich in einer Selbstüberhebung mit dem Castro, mit Lenin, mit Mao und gesagt hat, die Reformen, die ich durchführe, die sind viel besser als die, also so von der Intention war er durchaus ein Sozialreformer, er hat zum Beispiel versucht, den Feudalismus abzuschaffen und so weiter, sehr, sehr vieles ist natürlich nicht gelungen, aber verglichen mit 1905 war das eine ganz andere Situation und 1905 in diesem Jammertal gab es eine, wir können das so benennen, eine liberale demokratische Revolution gegen die absolutistisch herrschende Dynastie der Qajaren und eine blutige Revolution war das und am Ende hatte der Iran dann eine Konstitution nach belgischem Vorbild. Belgien deshalb, weil Vorbild dieser Revolution war die französische Revolution, aber in Frankreich gab es eine Republik. Und im Iran wollte man die Monarchie noch nicht abschaffen und deshalb, weil in Belgien gab es eben eine Monarchie, aber eine konstitutionelle Monarchie. Und das Entscheidende ist, 1909, also während dieser Revolution, gab es sehr starke Gegenkräfte. Und diese Gegenkräfte waren religiöse Kräfte, islamische Kräfte. Ihr Führer war ein Kleriker namens Fazlullah Nuri. Der sagte etwas sehr Logisches. Er hat gesagt, also Demokratie und Islam, das ist ja nicht vereinbar, es können doch nicht Ungläubige und Gläubige gleiche Rechte haben, Frauen und Männer können nicht gleiche Rechte haben, Juden und Muslime und so weiter. Und dieser Nuri wurde 1909 als Konterrevolutionär gehängt, in diesem Jammertal von 1909. 1979, 70 Jahre später, haben die geistigen Nachfolger, und die sich dezidiert und explizit als geistige Nachfolger von Fazl oder Nuri verstehen, nämlich Khomeini und Co., erfolgreich eine islamische, eine religiöse Revolution durchgeführt, in einer Situation, wo es viel, viel weniger Jammertal gab. Das ist einfach eine sehr paradoxe Geschichte, zumindest wenn wir uns sozusagen, wenn wir uns orientieren oder folgen diesem Marxischen Text. Im Zusammenhang der Frage nach dem Verhältnis der sogenannten Basis zum sogenannten Überbau muss auch die Tatsache erwähnt werden, dass, und jetzt kommen wir allmählich zur Gegenwart, dass im sogenannten Benzinaufstand im November 2019, das war schon ein Massenprotest, wo angeblich bis zu 1500 Menschen innerhalb von wenigen Tagen, das war nicht so zeitlich nicht so ausgedehnt wie jetzt, es wurden auf jeden Fall hunderte Menschen getötet und ausgelöst eben durch eine Benzinpreiserhöhung. Aber ich habe mir viele, viele Videos damals angeschaut, es gab keine einzige Parole, die sich bezogen hat auf diese Benzingeschichte oder überhaupt auf wirtschaftliche Forderungen, sondern es ging von Anfang an gegen die Islamische Republik, gegen das religiöse Gesetz, für die Abschaffung eben, es ging um die Abschaffung der Islamischen Republik von Anfang an. Auch 2017, 18, das waren also die Proteste, die, wenn es Corona nicht gegeben hätte, weil eine Frage bezog sich ja auch darauf, wie diese Proteste jetzt mit den Protesten 2017 und 2019 in Zusammenhang stehen, hätte, und das sagen alle Beobachter, wäre das weitergegangen. Also Corona war sozusagen ein Glück der islamischen Herrscher im Iran, dass diese Proteste dann einfach unterbrochen wurden. Und auch jetzt, wo also während der aktuellen revolutionären Situation, wo es auch eine katastrophale wirtschaftliche Situation gibt, hört man kaum oder sehr selten wirtschaftliche Parolen, sondern es geht eben, also diese Hauptparole, Frau, Leben, Freiheit, ist jetzt keine direkt auf wirtschaftliche auf die wirtschaftliche Situation bezogene Parole. Das finde ich einfach bemerkenswert. Ich komme jetzt auf die erste Frage, die Matthias gestellt hat, nämlich haben wir es mit einer vorrevolutionären Situation zu tun oder mit einer Revolution? Da möchte ich wieder mich beziehen auf die erwähnte konstitutionelle Revolution von 1905 bis 1911. Das Spannende ist, dass sehr viele Historiker und Autoren, die sich mit dieser damaligen Revolution 1905 beschäftigen, sagen, dass es, und es gibt viele Parallelen zwischen der Revolution von 1905 und der jetzigen Situation oder Revolution oder auch, wie auch immer man das bezeichnen will, sagen, dass das eine sozusagen kulturelle, in Anführungszeichen, Revolution war. Ich würde es vielleicht so formulieren, dass es eine Revolution des Bewusstseins war, 1905, und das würde ich auch für heute beanspruchen. Und über die Parallelen zwischen der damaligen und der heutigen Revolution können wir vielleicht in der Diskussion auch mehr sprechen. Es war damals wie heute, ging es sehr stark um Säkularität, um Liberalismus in gewisser Weise, um Modernität. Genauer gesagt ging es durchaus um eine Zuwendung zur westlichen Moderne. Und interessanterweise saß der Feind, rein geografisch, der Feind sozusagen der revolutionären Kräfte, damals wie heute in Russland. Also 1905 war Russland sozusagen eine im Iran sehr, sehr, ein sehr mächtiger Einflussfaktor, auch die Briten. Ja. Aber die Russen waren diejenigen, die sozusagen innerhalb dieser damaligen Revolution noch einmal eine Gegenbewegung auch gemacht haben, eben durchaus mit Unterstützung der Kleriker und des damaligen Schahs. Und das neu gewählte Parlament wurde von russischen Soldaten sozusagen kanoniert, wie es damals wörtlich hieß. Und was ganz wichtig ist im Zusammenhang mit der jetzigen Erhebung, ist die, 5 Minuten, das ist eh noch lang, also, ist, dass ich habe in einer amerikanischen, US-amerikanischen Zeitung gelesen, dass die jetzige Erhebung als Konterrevolution bezeichnet wird. Also quasi die islamische Revolution 1979 war die Revolution und jetzt würde es sich um eine Konterrevolution handeln. Ich würde das genau umgekehrt sehen. Die Revolution 1979 war eine Konterrevolution gegen die Revolution 1905, denn die Verfassung, die also nach dieser Revolution 1905, ich glaube 1906, 1907, dann installiert wurde im Iran, die war de jure, pro forma, bis 1979 gültig. Zwar nicht de facto, weil de facto gab es viele Jahre der Diktatur unter der Dynastie, der Pahlavi-Dynastie, allerdings mit Ausnahme der Jahre 1941 bis 1953. Da gab es wirklich eine Demokratie im Iran. Das ist noch einmal eine eigene Geschichte, vielleicht können wir noch darauf eingehen. Aber es galt zumindest formal eine relativ säkulare Verfassung bis 1979. Und die wurde 1979 sozusagen durch diese islamische Revolution außer Kraft gesetzt. Und die heutige Revolution, wenn man sie als Revolution bezeichnen will, versteht sich durchaus, wenn man das so pathetisch sagen will, als Korrektur der Geschichte. Und das eine sehr prominente Parole ist, was war das für ein, Entschuldigung, Scheißfehler, den wir begangen haben mit dieser Revolution 1979? Vielleicht eine Frage noch, die hier gestellt wurde, die ganz, ganz wichtig ist, apropos großer Fehler, die Frage, wie war die Haltung der Linken 1979? Und ich muss leider sagen, dass nicht alle Linke, das sage ich immer dazu, also zur Ehrenrettung sind nicht alle, aber zumindest drei sehr große Gruppen der Linken, das war die Moskau-treue Tude-Partei, das waren die vorwiegend maoistischen sogenannten Volksfedain und das waren die sogenannten islamischen Marxisten, besser bekannt als die Volksmujahedin, die haben sich alle verbündet mit Khomeini, sozusagen unter der Überschrift des großen antiimperialistischen Bündnisses, und haben sich gedacht, naja, wir werden halt den Khomeini schon irgendwie steuern können. In Wirklichkeit war es natürlich umgekehrt. Also der Khomeini, als er dann gemerkt hat, dass er die gar nicht braucht, hat er die alle kaltgestellt. Die Volksmujahedin haben dann so eine Art bewaffneten Kampf gegen ihn geführt, aber die sind dann alle eliminiert worden auch. Und einen allerletzten Punkt möchte ich doch ansprechen, nämlich die Position vieler Linker außerhalb des Irans, zu der Islamischen Republik, wenn man das polemisch fassen will, müsste man sagen, dass es vielen Linken, leider auch nicht allen, aber vielen schwerfällt, ein Regime, das sozusagen die Todfeindschaft gegen die USA und gegen Israel auf ihre Fahne geschrieben hat, nicht sehr sympathisch zu finden. Und es gibt ja auch irgendwo diese Illusion von den Muslimen als dem quasi neuen Proletariat oder von einem Widerstand gegen den globalen Kapitalismus durch lokale sozusagen authentische, ich weiß nicht, Traditionen, und dazu wird immer wieder auch der Islam gezählt. Und diese Position würde ich jetzt als eine Position des regressiven Antikapitalismus bezeichnen, und damit bin ich jetzt schon am Ende mit den 20 Minuten. Wunderbar. Danke sehr. Ich möchte auch mich hier an dieser Stelle bedanken für die Einladung und auch euch Ihnen danken, dass Sie an dieser Veranstaltung teilgenommen habt und auch sich für die Geschehnisse im Iran interessieren. Ich habe einen kurzen Vortrag vorbereitet und danach werden wir, nach diesem Vortrag, würde ich gerne mit euch auf eine oder andere Frage diskutieren, eingehen und diskutieren. Ich habe bei diesem Vortrag diese vier Teile zusammengestellt. Das heißt, zuerst Daten und Fakten bezüglich der laufenden Bewegung im Iran, die bisher größte und tiefgreifendste Protestbewegung in der Zeit des Bestehens der Islamischen Republik ist. Dann der zweite Teil, Unterschiede zwischen dieser Bewegung und zu den bisherigen Protestbewegungen im Iran. Und dann der dritte Teil befasst sich mit den Gründen dieser Protestbewegung, mit den Gründen, warum wir mit so einer Situation derzeit konfrontiert sind. Und dann der letzte Teil, Ausblick, soweit man kann. Ich möchte auch an dieser Stelle festhalten, dass ich in meinem Vortrag überall maskuline Form benutze, Einfachheit halte, aber natürlich überall auch die weibliche Form meine. Daten und Fakten. Bisher sind 120 Tage seit der neuen landesweiten Protestwelle im Iran vergangen. Zur Chronologie der Geschehnisse: Am Dienstag, 13. September, wurde Mahsa Amini von der Sittenpolizei verhaftet, weil sie angeblich ihr Kopftuch nicht ordnungsgemäß gehalten hat, getragen. Sie fiel noch am selben Tag infolge von Kopfschlägen ins Koma und starb am Freitag, 16. September. Auf ihrem Grabstein wurde geschrieben: Dein Name wird ein Geheimwort. Und das ist tatsächlich geworden. Ihr Name ist ein Geheimwort geworden. Ab dem 17. September, am Samstag, und mit dem Begräbnis von Mahsa begann die landesweite Protestwelle. Vielleicht einige Daten. Bisher sind mehr als 500 Personen getötet worden, darunter Kinder unter 18 Jahren, mehr als 68 Kinder. Mehr als 20.000 Personen sind bisher verhaftet worden, festgenommen worden. Darunter mehr als 620 Studenten. Die Anzahl der Städte, die in dieser Protestbewegung beteiligt waren, beträgt 160. Die Anzahl der Unis, die an Protest beteiligt sind, waren 143. Die Gerichte des Regimes haben bisher 22 Todesurteile wegen Moharebe, das ist Krieg gegen Gott, ausgesprochen. Und davon, von diesen 22 Todesurteilen, sind 4 Hinrichtungen bisher durchgeführt worden. Mohsen Shekari, Majid Reza Rahnavard, Mohammad Mehdi Karami und Mohammad Hosseini. Alle diese 4 jungen Personen waren Arbeiter und aus den ärmeren Schichten der Gesellschaft. Gut, das war kurz zu den Daten und Fakten. Ich möchte jetzt die Unterschiede zu den bisherigen Protesten eingehen. Ich habe 10 wichtigste Unterschiede hier zusammengestellt. Erstens, im Gegensatz zu den bisherigen Protesten findet die jetzige Protestbewegung nicht nur wegen wirtschaftlichen Forderungen, sondern hauptsächlich wegen politischen Forderungen und Menschenrechten und der Beseitigung des Regimes statt. Die Protestbewegung im Iran ist viel selbstbewusster, reifer und breiter geworden und stärker geworden und greift auch radikalere Forderungen als vorher auf. Im Zuge der Protestbewegung ist der Bruch zwischen der Regierung und der Bevölkerung dramatischer denn je geworden. Und das ist ein irreversibler Prozess. Das heißt, der Bruch ist irreversibler. Man kann nicht mehr diesen Bruch überbrücken. Zweitens, obwohl Mahsa, eine junge Dame, eine Kurdin aus den sunnitischen Gebieten Kurdistans war, kam es trotzdem zu einer landesweiten fortschrittlichen Bewegung. Drittens, die Frauen und die Jugendlichen spielen eine große Rolle bei dieser Protestbewegung. Diese bilden die Stirn der Protestbewegung. Viertens, die Bewegung dauert bereits länger als die bisherige. Fünftens, an dieser Bewegung nehmen fast alle sozialen Klassen und Schichten der Gesellschaft teil, wie die Arbeiter, Werktätigen, Mittelschicht, Oberschicht, Basar, religiöse Minderheiten, Lehrer, Pensionisten, Studenten, Professoren, Sportler, Künstler, also quer durch die iranische Gesellschaft. Sechstens, die Frauenforderungen bilden den Schwerpunkt dieser Protestbewegung. Die Parole San Zendegi Azadi, Frau, Leben, Freiheit, wurde als Hauptslogan gewählt, um das Recht der Frauen auf ein Leben frei von staatlichen und religiösen Zwängen zu fordern. Siebtens, die Auseinandersetzung geht auch im virtuellen Raum mit voller Härte voran. Das Internet spielt eine große Rolle und trägt zur Verbreitung der Informationen und zur Vernetzung bei. Der Hashtag Mahsa Amini hat mit 284 Millionen Aufrufen den neuesten Rekord bei Twitter aufgestellt. Achtens. Die Ethnien und Völker wie Belutschen und Kurden haben bisher eine besondere Rolle bei dieser Protestbewegung gespielt. Neuntens. Die starke Verbundenheit der Iraner im Iran und die Auslandsiraner ist auch ein neuer Aspekt und ein neues Merkmal dieser Bewegung. Zehntens, die Abkehr, das ist auch sehr wichtig, die Abkehr und Ablehnung von kulturellen, religiösen Werten und sogar die offene Auseinandersetzung mit diesen stellen ein weiteres wichtiges neues Merkmal dar. Ein Zeichen für den Wandel und den Anbruch einer kulturellen Revolution im Iran. Gut. Dritter Teil. Die Gründe dieser Bewegung der jetzigen Situation. Ich werde zuerst die allgemeinen Gründe hier nennen und dann werde ich dann die wichtigsten Hauptgründe zusammenfassen. Die politische Struktur des iranischen Regimes basiert auf dem islamischen, politischen Islam. Die politische Struktur des iranischen Regimes basiert auf dem politischen Islam, in dem der oberste Führer des Regimes der Vertreter Gottes auf Erden ist und daher über allen Gesetzen und juristischen und Regierungsstrukturen steht. Mit anderen Worten, ist der Iran ein Land in den Fängen der Diktatur des Großkapitals mit religiösem Überbau. Das Regime im Iran ist bereit für seinen Fortbestand alles zu unternehmen. Sein Fortbestand stellt vielmehr ein Hindernis für die Entwicklung der demokratischen Rechte und Freiheiten, aber auch der sozialen Gerechtigkeit dar. Der Widerspruch zwischen den nationalen Interessen und den gerechten Forderungen der Massen einerseits und dem Fortbestand der absolutistischen Herrschaft des klerikalen Regimes andererseits ist der Hauptaspekt der gegenwärtigen Krise. Diese Protestbewegung ist die vierte Bewegung alleine in den letzten 13 Jahren. Wie erwähnt, im Jahr 2009 wegen Wahlputsch im Iran bei den Präsidentschaftswahlen, 2017 gegen Korruption und prekäre wirtschaftliche Situation, 2019 wegen drastischen Erhöhung von Benzinpreis und die jetzige laufende Protestbewegung 2022, 2023. Die neue Protestbewegung ist auf Basis und natürlich auf den Schultern von früheren Bewegungen gewachsen und ins Rollen gekommen. Ich möchte hier ein bisschen auch bezüglich Wirtschaft, der wirtschaftlichen Misere im Iran, bezüglich Arbeitslosigkeit einige Daten geben. Ich möchte auch ein Zitat bringen von ehemaligen Sozial- und Arbeitsminister der Regierung von jetzigen Staatspräsident Raisi. Abdul-Maliki, der hat am 2. November 2021 gesagt, ich zitiere, nach offiziellen Angaben haben wir im Iran 2,4 Millionen arbeitslosen Menschen, 2,2 Millionen Menschen mit labilen und nicht sicheren Jobs und 2 Millionen Menschen, die ihre Hoffnung auf Finden eines Jobs aufgegeben haben und damit nicht mehr bei den aktiven Einwohnerzahlen erscheinen. Außerdem haben wir derzeit 9,7 Millionen arbeitende Menschen mit einem niedrigen Gehalt. Und weiters sind 4,5 Millionen Menschen offiziell beschäftigt und inoffiziell beschäftigt und haben damit keine Versicherung. Das heißt, wenn wir diese Zahlen zusammen addieren, kommen wir auf ca. 21 Millionen, aber wir müssen auch dazu die Familienmitglieder auch dazu rechnen. Ne? Das ist 21 Millionen und noch dazu die Familienmitglieder. Laut Mohammad Reza Pour Ebrahimi, dem Vorsitzenden der Wirtschaftskommission des Islamischen Parlaments, befindet sich ein Drittel der iranischen Bevölkerung in einer sehr besorgniserregenden wirtschaftlichen Situation. Das Regime missachtet die internationalen Vereinbarungen und Konventionen in Bezug auf die Menschenwürde, das Arbeitsrecht, den Umweltschutz und die Gleichberechtigung von Frauen und Männern sowie die Mindestanforderungen an Sicherheit, Arbeitszeit, Arbeitsbedingungen und Gewerkschaftsrechte und fühlt sich nicht in all diesen Belangen verantwortlich. Also zusammengefasst, jetzt können wir die folgenden Hauptursachen für das Zustandekommen der Proteste nennen. Durchführung einer hochspekulativen und neoliberalen Wirtschaftspolitik, die von der Weltbank und IWF vorgegeben unterstützt wird. Die US-Sanktionen. Nach Regierungsstatistiken leben derzeit mehr als 40% der Menschen im Iran unterhalb der Armutsgrenze. Immer größer werdende Kluft zwischen Armen und Reichen, Reiche, die an einen, ein unglaubliches Vermögen besitzen und verzweifelten Menschen, die ihre grundlegendsten Bedürfnisse nicht erfüllen können. Das Klassengefälle im Iran wird immer größer. Die absolute Mehrheit der Menschen im Iran, wie die Werktätigen und sogar die Mittelschicht, befinden sich nicht in der Lage, ihre Mindestbedürfnisse des Lebens zu leisten. Auf der anderen Seite leben die oberen Schichten der Bourgeoisie in Verbindung mit der Regierung und begünstigt durch die Machenschaften und durch die Ausbeutung der Menschen und der natürlichen Ressourcen in unglaublichem Luxus. Das Regime vertritt vom Klassenstandpunkt aus gesehen die Interessen der Großhandels und der bürokratischen Bourgeoisie. Hohe Arbeitslosigkeit mit 27% bei den Jugendlichen, in manchen Regionen sogar bis zu 70%. Sozioökonomisch stehen junge Menschen in der iranischen Gesellschaft vor einer hoffnungs- und aussichtslosen Zukunft. Verbreitete Korruption, die Inflation betrug letztes Jahr nach den offiziellen Angaben 60%. In diesem Jahr, die sind sehr stolz, dass sie auf 40% runtergebracht haben. 40% Inflation, das heißt in persischen, ja. Ne, das. Brutale Unterdrückung der demokratischen, privaten und sozialen Rechte und Freiheiten. Behandlung der Frauen in den mehr als 4 Jahrzehnten als Menschen zweiter Klasse. Die Frauen werden ihre grundlegenden Menschenrechte verweigert, darunter das Recht über ihren Körper zu bestimmen und ihre Kleidung selbst zu wählen. Die Unterdrückung und Zensur schränken das soziale Leben der Intellektuellen stark ein und hält sie in kulturelle Demütigung gefangen. Viele Schriftsteller, Übersetzer, Regisseure, Filmemacher, Schauspieler, Rapper, Künstler, Sportler, Juristen, hervorragende Frauen und Männer sitzen derzeit in den Gefängnissen. Ausblick, der letzte Teil. Der Iran ist heute in einem großen Umbruch und erlebt kritische Tage und Wochen. Wir können eines heute mit Sicherheit feststellen, dass der Iran heute ein anderer Iran als noch vor 4 Monaten ist. Das Regime ist den Protestierenden keinen Millimeter entgegengekommen. Trotz Hinrichtungen, harten und blutigen Repressalien, Repressionen, dem Tod von mehr als 500 Menschen und einer Unzahl von Verletzten, besonders unter den Frauen und Jugendlichen, dauern die Proteste immer noch an. Das Regime hat vollkommen seine Legitimität verloren, aber kann noch immer mit Gewalt herrschen, obwohl dies auch nicht wie vorher. Das Regime war sogar auch bei der Bekämpfung der Proteste teilweise mit ernsthaften Herausforderungen konfrontiert. Das Regime ist nicht reformierbar. Die Massenprotestbewegung besitzt derzeit keine Führung. Auf einer Seite kann dies positiv wirken, da die Protestbewegung nicht geköpft werden kann. Aber auf der anderen Seite ist das nicht vorteilhaft für die Steuerung der Bewegung. Das Regime kann nicht allein durch die Straßenproteste fangen. Um dieses Ziel zu erreichen, ist die Bildung eines breiten Aktionsbündnisses erforderlich, um die Zusammenarbeit aller Gesellschaftsschichten des Landes voranzutreiben und den Generalstreik im Land ausrufen zu können. Die Iraner haben keine gute Erfahrung mit der Einmischung der ausländischen Kräfte in der Region. Die Nachbarstaaten im Osten und im Westen des Landes, Afghanistan und Irak, wurden angegriffen, um angeblich gegen Taliban zu kämpfen und Massenvernichtungswaffen zu beseitigen und in diese Länder Menschenrechte zu exportieren. Das Ergebnis ist uns allen bekannt. Daher lehnen die Iraner jede direkte und indirekte Einmischung in die inneren Angelegenheiten und Entwicklungen des Iran von allen Seiten ab. Die Zukunft des politischen Systems im Iran ist einzig und allein Sache der iranischen Bevölkerung. Aber was den Iranern bei ihrem Kampf für die Freiheit unterstützen kann, ist die Forderung nach der sofortigen und bedingungslosen Freiheit aller politischen und gewerkschaftlichen Gefangenen sowie nach allen Gefangenen, die wegen ihrer Gesinnung festgenommen worden sind. Sowie den Stopp der Hinrichtungen und der blutigen und brutalen Unterdrückung der Protestierenden. Die Bildung einer Wahrheitskommission unter dem Schutzschirm der UNO zur Aufarbeitung der brutalen Unterdrückung des Regimes. Und die Ausbreitung der internationalen Solidarität, der öffentlichen Meinung mit der Bürgerbewegung im Iran und die Organisierung einer weltweiten Aktion für die Freilassung der in den letzten Wochen Inhaftierten im Iran. Danke, ich bin fertig mit meinen ersten Ausführungen. Danke sehr. Ja, vielen herzlichen Dank. Ihr habt jetzt noch einmal wieder 5 Minuten Zeit, um auf das Statement eures Gegenübers zu antworten. Schwierig. Mikrofon. Danke. Danke für den Hinweis. Eine Frage von Matthias, auf die ich zumindest nicht eingegangen bin. Sie sind wahrscheinlich indirekt darauf eingegangen. Korrigiere mich, wenn ich die Frage schlecht wiedergebe. Sozusagen, ob so etwas wie eine internationale linke Solidarisierungsbewegung geben könnte mit den Protesten. Okay, das war die letzte Frage. Die letzte Frage war, ob sich aus den Protesten die Notwendigkeit einer internationalen Linken ergibt. Genau. Okay, so herum. Ich habe es dann sozusagen weitergedreht für mich. Ich habe gedacht an Spanien, an den spanischen Bürgerkrieg in den 1930er Jahren und an die internationalen Brigaden. Und das scheint uns heute sozusagen sehr, sehr weit weg, so eine Entwicklung. Aber es gab im Negativen etwas Ähnliches 2014 herum in Syrien. Und zwar, also man könnte es so formulieren, in den 1930er Jahren gingen junge Menschen aus vielen Ländern Europas zumindest nach Spanien, um gegen die Faschisten zu kämpfen, vor allem sehr viele linke junge Menschen. Und 2014 gingen viele junge Menschen aus Europa nach Syrien, um zusammen mit dem Islamischen Staat, mit der IS, sozusagen andere Menschen abzuschlachten und Heiligtümer zu zerstören. Und ich frage mich jetzt, ob das eine allzu utopische Vision ist, zu fragen, ob so etwas Ähnliches wie in Spanien in den 30er Jahren möglich wäre im Iran. Es bräuchte dazu natürlich, und eines muss man natürlich vorausschicken, dazu eine andere objektive, es bräuchte andere objektive Bedingungen, als sie jetzt gegeben sind im Iran. Also es müsste eine Situation geben, wo es eben so etwas Ähnliches wie einen Bürgerkrieg gäbe, wie damals in Spanien oder wie leider jetzt in Syrien. Und das ist natürlich nicht unbedingt eine schöne, strebenswerte Perspektive. Aber allein, das ist mir einfach assoziativ eingefallen zu deiner Frage, auch wenn es vielleicht, ich weiß nicht, wie weit es intendiert war, von dir in diese Richtung zu gehen. Und allein, dass uns das so völlig, oder mir zumindest, das so vollkommen schräg erscheint, an so etwas heute zu denken, darüber sollten wir vielleicht auch diskutieren. Warum ist das denn so etwas völlig Undenkbares, dass zum Beispiel es eine, nicht der Regierungen, also nicht so, dass jetzt irgendeine, weil die Regierungsinterventionen, das wurde gerade vom Kollegen dargestellt, das ist katastrophal schiefgelaufen, wie immer die Intentionen dahinter waren, aber kann denn, um es jetzt ein bisschen noch vielleicht polemisch zu formulieren, reicht es denn allein, ein Regime, das sozusagen so ideologisch ist, ein Regime, das bereit ist zu töten und zu sterben, also die eigenen Anhänger sterben zu lassen und andere zu töten, reicht es, wenn dann europäische oder westliche Regierungen dann Forderungen stellen, mit welcher Vehemenz auch immer? Fragezeichen. Ja, also ich habe keine Antwort. Ja, ich möchte auch sagen, dass die Solidarität weltweit, das ist enorm und das ist sehr ermutigend. Auch in Österreich sieht man auch eine große Welle von Solidarität mit der Protestbewegung im Iran. Letzte Woche war alleine in Wien eine Demonstration, eine Kundgebung im Heldenplatz und dann ein Marsch Richtung iranische Botschaft. Und da waren auch viele Österreicher, Österreicherinnen auch dabei. Und auch, ich muss sagen, in den letzten Tagen haben 61 politische, kommunistische Parteien der Welt ein gemeinsames Kommuniqué unterschrieben, auch aus Österreich, KPÖ und auch Partei der Arbeit, die haben auch diese Kommuniqué unterschrieben. Und auch viele sehr große Parteien sind auch dabei gewesen. Wenn ich ein paar von diesen nennen darf, hier sind zum Beispiel die Kommunistische Partei von Australien, Albanien, Belgien, Bangladesch, Brasilien, Kanada, Chile, Kolumbien, Kroatien. Achtung, es folgt eine Durchsage bezüglich des Sperrvorgangs in Peking. Um 18.30 Uhr werden meine Schussbibliotheken versperrt. In weiterer Folge die Tür von der Liebe. Das Verlassen des Gebäudes ist bis spätestens 19 Uhr möglich. Und auch die Fortschrittliche Partei von Zypern, Akel und auch so Dänemark, Ägypten, kommunistischen Parteien von Ägypten, von Deutschland, von Griechenland, von Indien, von Iran, Tudeh-Partei Iran und auch Israel, von kommunistischen Partei Israel und auch Jordanien, Kasachstan, Malta, Mexiko, Pakistan, Palästina, Polen, die kommunistische Arbeiterpartei von Russland, nicht die andere kommunistische Partei. und auch von Sri Lanka und Sudan, Schweiz, es sind Türkei, USA, Venezuela. Das heißt, die haben alle dieses Kommuniqué unterschrieben und auch separat haben auch noch weitere Schritte unternommen. Gut, das war so diese. Vielen Dank. Ich erdreiste mir als Moderation die erste Frage zu stellen. Ja, die zweite. Und zwar, was hat, also weil Paul das irgendwie angesprochen, dass diese Bewegung keine Führung besäße und dass ein breites Aktionsbündnis notwendig machen würde. Und meine Frage an euch beide jetzt wäre, welche Rolle spielt das Exil für die Proteste im Iran? Das ist, ich habe auch in meinen Ausführungen erwähnt, dass das ist wirklich ein Phänomen, dass Auslandsiraner auch sich so verbunden und so verbunden fühlen und so aktiv mitmachen. Iran hat 85 Millionen Einwohner, circa. Circa spricht man von 8 Millionen Auslandsiraner. Ja, 8 Millionen, circa 10% von ungefähr von iranischer Bevölkerung befinden sich im Ausland. Und dass sie so stark sich engagiert haben, überall, jeden Tag, heute alleine in Wien, gab es Vormittag eine Kundgebung vor dem Parlament. In diesen Stunden findet auch im Minoritenplatz, glaube ich, eine Kundgebung. Und morgen ist auch wieder eine Kundgebung geplant. Überall am Montag sind auch viele Iraner fahren Richtung Straßburg, weil am Montag findet eine Konferenz, eine Sitzung von EU-Parlament, um dort die EU-Parlamentarier dazu zu wirken, dass auch die iranische Protestbewegung zu unterstützen. Das heißt, da sind völlig verschiedene Wirkungen oder Mitwirkungen von Iranern in jedem Land, die sind auch verteilt in allen Ländern der Welt und die versuchen auch sich zu vernetzen. Es sind auch mehrere Kundgebungen auch zustande gekommen, die auch am selben Tag organisiert worden sind. Zum Beispiel in Berlin haben 50.000 Iraner aus aller Welt, die sind dorthin geflogen, um dort zu marschieren oder an einer Kundgebung teilzunehmen. Das heißt, das ist sehr groß. Natürlich, da hier die Exil-Iraner oder Auslands-Iraner können auch schon sich beitragen, dass die öffentliche Meinung eher mehr sich sensibilisiert für die Geschehnisse im Iran, für Stopp der Hinrichtungen, für Freilassung der Gefangenen. Das ist ein großes Anliegen. Den Sohn von einem bekannten Filmemacher im Iran hat man gefragt, oder der hat bei einem Interview gesagt, dass die Mitglieder der nächsten Regierung im Iran, die sitzen alle derzeit in den Gefängnissen. Das heißt, bei den Inhaftierten, das heißt ca. 20.000 Inhaftierten, und das ist Kampf für Freiheit ist nicht seit 4 Monaten begonnen worden. Das heißt, während den letzten 4 Jahrzehnten hat das immer durchgeführt, wurde fortgesetzt. Es sind noch vor dieser Protestbewegung waren sehr viele wirklich hervorragende Frauen, die man sehr stolz auf sie ist, wie Nasrin Sotoudeh, das ist eine Juristin, oder Narges Mohammadi, die sind hervorragende Frauen, auch Vertreter aus der Arbeiterschaft, aus der Arbeiterklasse. Das heißt, alle Personen, die gewisse Autorität besaßen oder vernetzen konnten, die wurden festgenommen. Das heißt, bevor das sie auch zu weiteren Aktivitäten zu kommen. Das heißt, in Gefängnissen im Iran sind derzeit wirklich eine Menge von Personen, die vieles in Bewegung setzen können. Und das ist ein großes Ziel. Ich würde auch sagen, ein vorrangigstes Ziel, diese aus den Gefängnissen freizubekommen. Ja. Vielen Dank. Also in Fortführung und Ergänzung zu dem, was der Kollege gesagt hat. Zum einen wirken sich natürlich diese immensen Aktivitäten der Exil-Iraner, wirkt sich das auf den Iran aus, auf die Bewegung im Iran aus. Zum anderen aber, was ganz wichtig ist und was Sie auch angesprochen haben, auf die Regierungen hier im Westen. Man muss dazu sagen, ich habe das in meinem Referat ein bisschen auch anklingen lassen als Frage, die EU-Außenpolitik war bisher davon geprägt, und das hat auch mit der Sicht auf sozusagen auf die iranische Gesellschaft, Gesellschaft zu tun, weil die Sichtweise bis jetzt war der EU-Außenpolitik, das ist halt deren Kultur, diese Islamische Republik und der Iran. Und in diesem Rahmen war die Idee, das Höchste sozusagen, was dort passieren kann an Demokratisierung, an Reform, ist sozusagen ein liberaler Islam, sprich die sogenannten Reformer. Ja? Und die Idee, dass sich die iranische Gesellschaft vom Islam emanzipieren kann, ja, dass es einmal sozusagen ein Ende dieser grauenhaften Islamischen Republik geben kann, das war so fast denkunmöglich bisher, muss ich sagen. Teilweise ist es immer noch. Und es gibt auch ganz starke wirklich Lobbys der Islamischen Republik, zum Beispiel im deutschen Außenministerium, ein gewisser Adnan Tabatabai, nur ein einzelnes Beispiel zu nennen, das ist der Sohn eines bekannten Politikers der Islamischen Republik, der jetzt verstorben ist, ein Führer sozusagen, auch Mitgestalter der Islamischen Revolution, der dort als Berater im deutschen Außenministerium sitzt. Ich meine, dass er der Sohn ist, das allein, also es geht nicht um Sippenhaftung, aber die Positionen, die er vertritt, sind katastrophal. Und diese Lobbys gibt es überall in den westlichen Ländern. Und dagegen aufzutreten, das ist eine sehr wesentliche Aufgabe, und in den westlichen Öffentlichkeiten auch ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass zum Beispiel diese islamischen Revolutionsgarden wirklich Terrororganisationen sind, die unter vielen anderen Anfang 2020 dieses ukrainische Flugzeug abgeschossen haben. Vieles deutet darauf hin, dass das durchaus absichtlich war, und sozusagen um in der Auseinandersetzung mit den USA, nachdem dieser iranische Terrorgeneral umgebracht wurde von den Amerikanern, um da eine Aktion zu setzen. Über die Details können wir dann bei Bedarf noch reden. Und vieles, vieles, vieles andere mehr. Also der Iran hat jetzt die Islamische Republik in allen Ländern der Region sozusagen seine Hände im Spiel, wo es Konflikte gibt. Ja. Und darüber Bewusstsein zu schaffen, auch in den westlichen Regierungen, ist auch eine Aufgabe dieser Bewegung der Exil-Iran. Ich würde vorschlagen, vielleicht, dass alle so die Frage stellen möchten, vielleicht hochgekommen und sich gleich das Mikro nicht immer an den ganzen Sachen dran. Ich hätte zwei Fragen, die sich an der Slide richten. Die erste Frage wäre: Warum glauben Sie, haben sich denn so viele, vor allem auch Intellektuelle im Westen, in der Linken, in den 70er Jahren, für die islamische Revolution begeistern können? Man denkt ja an Foucault natürlich, wenn es zu Sinn kommt, aber man denkt auch an Chagrin zum Beispiel, das hat ein Doktorat in Paris gemacht und uns Havre gemeint hat, er hat keine Religion, aber wenn er eine hätte, dann die von Chagrin. So. Also was sozusagen war mir auch schon gut dafür, dass sich Marxisten und Marxistinnen für die islamische Revolution begeistern konnten, wie weiß ich noch. Die zweite Frage hier, ich finde es sehr spannend, dass Sie 1905 ins Spiel gebracht haben, die Revolution von 1905, die ja unmittelbar getragen war von einer Situation, in der es eine international organisierte Arbeiterklasse gab, in der es eine international geratene Partei, eine Weltpartei sozusagen, die Wartestellung auf die Machtübernahme, die meiner Ansicht nach nicht wegzudenken, ein Bestandteil auch der Ereignisse im Iran war. Jetzt sozusagen haben Sie gemeint, dass das eigentlich das Ziel wäre, wenn ich es richtig verstanden habe, diese Revolution von 1905 heute im Iran weiterzuführen. Also sozusagen eine Kontrrevolution von 1970 zu kopieren und diese Revolution 1905. wie beurteilen Sie oder Sie beide dann diese Unterschiedlichkeit der Lage, das Fehlen dieser international organisierten Arbeiterbewegung für die Möglichkeit, diese Revolution weiterzuführen? Und die letzte Punkt ist, wie steht es im Verhältnis dazu, wie Sie vorhin gemeint haben, dass der Kampf im Iran kann nur die Sache der iranischen Bevölkerung sein? Sehr spannend war dieser Rekurs auf 1905 und auf die Arbeiterbewegung in den 70er Jahren. Beginnend in den 60er Jahren gab es im Iran ja einen Prozess der forcierten, massiven Industrialisierung. Und wenn wir die Situation vergleichen mit Europa, ja, wo ja sehr viele linke Theoretiker von einem postindustriellen Zeitalter sprechen, beginnend mit der Schließung der Minen und der Fabriken im Ruhrgebiet oder in England zum Beispiel, ja, wo es diese These gibt von einem Kapitalismus der flexiblen Akkumulation, wo also in Europa sozusagen und dann viele im Bewusstsein, ja, ich spreche jetzt wirklich von der Subjektsicht, viele linke Akteure dann diese zentrale Position der Arbeiterklasse im Schwinden begriffen war, ja, und wo es dann zum Beispiel der syrische linke Theoretiker Sami Al-Kayal spricht davon, dass da die Geburtsstunde der Identitätspolitik war, in dem Moment, wo in den Köpfen, ja, ich spreche jetzt nicht von der objektiven Realität, vieler linker und progressiver Akteure plötzlich dieses Schlüsselprojekt der Befreiung der Arbeiterklasse verblasst ist, und dann kam es dann zu diesen identitätspolitischen Bewegungen bis heute und so weiter. Im Iran war es in gewisser Weise umgekehrt. Also es gab eine Welle der Industrialisierung, es gab eine recht gut organisierte Arbeiterschaft, zum Beispiel wurde die Tudeh-Partei erwähnt, die gut organisiert waren, und dennoch kam es dann Ende der 70er Jahre zu dieser Katastrophe der islamischen Revolution und nicht einer linken Revolution. Ich habe jetzt keine schlüssige Antwort darauf. Um auf Foucault zu kommen, ich habe jetzt im Moment das Projekt mit einem indisch-deutschen Philosophen, der Foucault-Spezialist sozusagen, einer der großen, der sich auch diese Frage stellt, wie konnte gerade Foucault, der ja sozusagen nicht ein Philosoph war, der irgendwo im Abstrakten herumgeschwommen ist, sondern der Historiografie in den Archiven herumgegraben hat, so fundamental sich täuschen in Bezug auf den Iran. Ich kann noch ganz kurz eine Anekdote erzählen über Foucault, der damals im Iran war, als Korrespondent der Corriere della Sera, und dann hat er sich mit einem sehr bekannten iranischen Soziologen getroffen, Ehsan Narari, und hat gesagt, ich will diese Revolutionäre kennenlernen. Und dann war er zu Hause bei dem Ehsan Narari, und er war ja homosexuell und er hatte seinen Liebhaber mit. Ja. Und dann hat er die Frage gestellt in die Runde, wie wird es dann mit den Minderheiten und die Minderheiten stehen? Und die haben gedacht, ja, die religiösen Minderheiten, ja, wenn die sich mucksmäuschen still verhalten, das ist jetzt meine Paraphrase, wird denen schon nichts passieren? Also nein, ich meine die ihr so als sexuell oder als abnorm bezeichnet. Und dann ist die Frau von diesem Soziologen aufgestanden, hat eine französische Koranausgabe geholt und hat ihn angeschaut und gesagt, Exekution auf Französisch, also mit seiner Mischung aus Homophobie und vielleicht auch Islamkritik, whatever. Also das ist eine ganz große Frage, wieso oder ob das jetzt mit der Philosophie Foucaults, mit seinem Antimodernismus und so weiter zusammenhängt, kann ich jetzt nicht beantworten, aber ich lasse das jetzt einmal so Bruchstück. Okay. Ich möchte sagen, dass diese Revolution von 1979, das war eine Fortsetzung der konstitutionellen Revolution von 1906. Das heißt, die Fragen, die man versucht hat bei der Revolution, konstitutionellen Revolution 1906 zu lösen, hat man nicht lösen können. Aber ist man einen Schritt weiter gekommen. Ja. In der zeitgenössischen Geschichte des Iran sind drei Faktoren gewesen, die immer die Entwicklung des Irans behindert haben. Einmal Dynastie, ausländische Einmischung, Religion. Ja. Diese drei Faktoren waren immer und sind auch teilweise noch nicht gelöst. Ja, wir kämpfen noch immer mit den restlichen Teilen von diesen drei Fragen. Mit diesen großen Brocken, diese großen Fragen, die die Weiterentwicklung der iranischen Gesellschaft verhindert haben. Mit der konstitutionellen Revolution hat man teilweise geschafft, Aber dann wurde dann wieder diese konstitutionelle Revolution wurde niedergeschlagen, auch von der Vater von dem Schah, Reza Schah, und dann mit der Etablierung von Pahlavi-Dynastie. Aber bei dieser 1979er Revolution, man hat nicht alle Ziele erreicht, alle bei diesen drei Faktoren, aber man hat teilweise diese Faktoren entgegengekämpft. Warum? Aber ich möchte auch sagen, warum ist zu dieser Oberhand von diesen religiösen Kräften gekommen ist, das ist deswegen, weil Schah damals alle Kräfte, alle fortschrittlichen Kräfte im Iran niedergeschlagen hat. Die Kommunisten, die Nationalisten, die wurden niedergeschlagen. Die einzigen Kräfte, die noch immer frei ihre Gedanken, ihre Aktivitäten ausüben konnten, waren die religiösen Kräfte, weil auch Schah ein religiöser Mensch war. Das heißt, die religiösen Kräfte konnten sich vernetzen, konnten sich noch immer mit den Massen in Kontakt treten und sich für ihre Parolen, für ihre Forderungen werben. Das war ein natürlich, was die anderen Kräfte nicht so eine Chance gehabt haben, weil sie eher total niedergeschlagen wurden. Mit der Revolution 1979 hat man die Dynastie beseitigt. Ja, die ausländische Einmischung hat man teilweise auch schon entgegengewirkt, aber mit der Religion hat man nicht geschafft, oder das war nicht so stark, sich auch mit der Religion auseinanderzusetzen. Das heißt, das waren auch schon diese zwei Gründe auch dafür, dass viele fortschrittliche Kräfte auch sich dafür engagiert haben, dass diese Revolution zustande kam. Ich bringe ein Beispiel. Die französische Revolution, nach dem ersten Sieg, hat zur dunkelsten Diktatur der Geschichte von Frankreich geführt. Aber niemand sagt, dass die damalige französische Revolution ein Fehler war. Ne? Das heißt, da ein paar Jahre nach der französischen Revolution hat Robespierre die Guillotine eingesetzt und eine Unmenge von Freiheitskämpfern wurden geköpft. Ich möchte sagen, dass die gesellschaftlichen Entwicklungen sollen wir nicht in einem Jahrzehnt oder zwei Jahrzehnten nur eingeschränkter sehen. Diese Bemühungen, Anstrengungen der iranischen Gesellschaft seit der konstitutionellen Revolution bis hierher, und das geht noch weiter. Das heißt, man kann nicht erwarten, dass eine Gesellschaft innerhalb von einer kurzen Zeit, innerhalb von einer Generation oder von zwei Generationen alle Ziele erreicht. Aber Richtung, würde ich sagen, das ist nicht falsch gewesen. Ja, das heißt, da hier die konstitutionelle, die immer Anstrengung dafür Freiheit, um diese Probleme aus dem Weg zu beseitigen, diese Anstrengungen waren immer da. Und heute, was wir sehen, das ist tatsächlich eine große, würde ich sagen, ich möchte nicht sagen eine Revolution, aber eine kulturelle Revolution, ja, in den Köpfen von vielen Iraner, Iranerinnen, dass sie möchten auch sich mit dem Islam auseinandersetzen, mit der Religion auseinandersetzen. Das heißt, das Problem, die sind nicht auch vielleicht gegen die Religion, ich möchte nicht sagen, dass sie, aber mit der Einmischung von Religion, mit der Vermischung von Religion mit dem Staat. Das ist das Problem. Ja? Das heißt, die Gesellschaft versucht, eine Lösung zu finden, weil das Thema hier, das ganze Revolution, diese Protestbewegung, ein zentraler Punkt bildet, wie die iranische Gesellschaft letztendlich auch mit dem politischen Islam sich auseinandersetzt. Ja? Ich möchte doch meinem sehr sympathischen Kollegen doch deutlich widersprechen. Also die Revolution von 1979 war in keiner Weise eine Fortsetzung der Revolution von 1905, denn, wie ich schon erwähnt habe, es gab 1905 und in weiterer Folge eine ganz klare Gegenbewegung gegen Maschrute, das war Maschrue, also die Scharia-Bewegung, und die waren Verbündete der absolut herrschenden Dynastie damals, der Kadscharen und der Russen. Und die haben gegen diese demokratische Massenbewegung der Revolution Front gemacht. Und damals wurde der Führer, wie schon erwähnt, dieser Konterrevolution, dieser religiösen Konterrevolution, gehängt als Konterrevolutionär. 1953 gab es dann wieder eine Bewegung, die wir jetzt nicht erwähnt haben, zur Verstaatlichung des Erdöls unter Mossadegh. Und im Übrigen, wie gesagt, es gab 1941, als der Iran besetzt wurde von den Alliierten, bis 1953, und da sind wir uns, glaube ich, einig, eine wirklich demokratische Phase im Iran, weil der junge Schah noch sehr schwach war und weil es verschiedene Faktoren gab. Und am Ende gab es diese Bewegung zur Verstaatlichung des Erdöls. Und einer der zahlreichen Gegenkräfte, wiederum gegen diese revolutionäre, fortschrittliche Bewegung zur Verstaatlichung des Erdöls, war nicht nur der Schah, war nicht nur die Amerikaner, durchaus, aber die Religiösen wiederum, der Herr Kashani. Und nach dem Kashani und nach diesem Nuri sind heute Straßen benannt im Iran. Und der Khomeini verstand sich als Fortsetzung, als geistige Fortsetzung dieser Bewegung. Und das war natürlich eine Gegenbewegung gegen diese Revolution von 1900 und nicht die Fortsetzung. Den Fehler, den wir Linken, wenn ich das jetzt so kollektiv sagen darf, gemacht haben, war, dass wir in diesem blinden sogenannten Anti-Imperialismus gedacht haben, dass wir uns, wenn wir mit diesen, ich verwende nicht gern den Begriff religiösen Faschismus, weil das nicht ganz sauber ist begrifflich, ja, aber sagen wir es einmal salopp so, dass wir uns mit den Faschisten verbünden sozusagen, weil die halt auch gegen die Amerikaner sind, das war der große Fehler und das war eine Katastrophe, wie ihr, glaube ich, auch in dieser Broschüre das formuliert, wenn ich das nicht verwechsel mit was anderem, das war eine riesige Katastrophe und nicht eine Fortsetzung der Revolution von 1905 und die Menschen im Iran sehen es, weil wenn wir in den Iran fahren würden, würden sehr viele Leute dem zustimmen und deshalb sind leider wir Linke im Iran unter sehr vielen, wiederum nicht unter allen jungen Menschen sehr verhasst, weil sie sagen, warum habt ihr uns das eingebrockt, warum habt ihr gemeinsame Sache gemacht mit den religiösen Menschen. Weil ein allerletztes, weil das nicht einfach die Ersetzung einer Diktatur durch eine andere war. Nicht einfach eine Ersetzung der Pahlavi-Diktatur durch eine religiöse Diktatur, sondern ein Zivilisationsbruch. Das war eine völlig andere Kategorie von Regime, die jetzt mit jeder Lebensäußerung, ja, jede Lebensäußerung kontrollieren will, ja, und das war, das Schah-Regime, ich sage das auch wiederum salopp, war halt eine Diktatur, die schlimm genug war, aber das ist eine völlig andere Kategorie des Zivilisationsbruchs, sage ich jetzt ganz polemisch. Ich hab noch eine Frage, die online gestellt wurde, die kurz vorlesen und warum ist der Protest im Iran für die Linke überhaupt relevant? Wird da gefragt und ich würde einfach dazu schummeln von mir selber. Ja. Braucht dieser Protest im Iran überhaupt eine Linke? ich möchte noch kurz eingehen zur vorigen Frage. Das heißt 1906, dann 1953 im Iran, für diejenigen, die sich mit der Geschichte des Iran auseinandersetzen oder auseinandergesetzt haben. 1953 war auch Putsch gegen Mossadegh-Regierung durch CIA und durch MI6 von Großbritannien. Mossadegh wurde abgesetzt und Schah wurde wieder installiert. Schah war geflüchtet aus dem Land. Aber diese Putsch war die Folge von einer großen Protestbewegung, von einer großen Bewegung damals. Und damals war diese Bewegung auch für die Verstaatlichung der Erdölindustrie im Iran. Und das war auch gegen die Einmischung von Amerikanern, aber hauptsächlich gegen Engländer. Ne? Amerikaner waren noch nicht so stark in dieser Region, in jetzigen Region, in Westen Asien. Das heißt, das war auch schon ein Schritt in Richtung mit diesen drei Problemen, die ich am Anfang erwähnt habe, da hier sich auch auseinanderzusetzen mit der Einmischung von ausländischen Kräften. Die Revolution 1979, ich möchte nicht sagen, dass die Menschen, die dann an die Macht gekommen sind, die waren. Aber die Revolution selbst war damals, würde ich sagen, die Inhalte der Revolution waren nicht religiösen Inhalte. Die Revolution hat eine religiösen Farbe, aber Inhalte waren nicht religiös. Das heißt, Inhalte von damals, von 1979, diese waren nicht religiöse Forderungen. Das heißt, für Freilassung der politischen Gefangenen, für Abschaffung der Dynastie, also die waren auch die viele fortschrittliche Forderungen damals, die auch teilweise erreicht wurden. Aber die Revolution wurde beraubt, das ist der Punkt. Das heißt, die jetzigen, die an der Macht sind, das heißt, die Revolution und die die Revolution wurde verraten. Die Revolution von damals wurde beraubt von den jetzigen, die an der Macht sind. Zur warum Iran eine linke Front braucht, das ist auch natürlich, glaube ich, selbstverständlich. Die im Iran oder auch im Ausland organisieren sich die rechte, die rechte Front, der rechte Lager unter oder der Sohn von Shah. Ne? Und USA investieren auch in viele Kräfte im rechten Lager und die möchten auch wieder teilweise die Dynastie wieder an die Macht zu bringen und auch teilweise die Kräfte, die eher als Handlanger von USA sind. Oder wir haben auch schon genug Beispiele gesehen in Irak und in Afghanistan, Karzai oder Chalapi in Irak und so weiter. Das heißt, die sind auch bestrebt natürlich, die ihre Handlanger da zum Zug zu bringen. Das heißt, da im Iran, die linke Bewegung hat eine lange Geschichte. Die kommunistische Partei Iran, wenn sie noch existiert hätte, wäre über 100 Jahre alt. Nach dieser kommunistischen Partei wurde dann die Tudeh-Partei Iran gegründet, dann wurden auch die anderen kommunistischen, marxistischen Organisationen wurden gegründet. Das heißt, die haben auch schon eine große auch Rolle gespielt in der zeitgenössischen Geschichte vom Iran. Und ihre Mission ist, würde ich sagen, auch noch nicht beendet oder abgeschlossen. Danke schön. Also ich muss leider wieder vehement widersprechen. Diese Revolution wurde nicht so ein Gerücht. Nein, das ist die Frage. Jetzt waren wir zwei dran. Ich würde sehr gerne. Darf ich das fortführen? Darf ich was sagen? Ja, bitte. Aber warte, ich gebe dir kurz das Mikrofon. Okay. Ich brauche ein Mikrofon. Wirklich. Das ist für die Aufnahme. Ja, also ich will ja am liebsten sagen, ich danke den Vortragenden, aber als Iranerin in der Diaspora kann ich das nicht sagen. Ich muss vehement den Implikationen von einigen, also von Ihnen widersprechen und ich finde zum einen kann man die Revolution im Iran, es ist eine Revolution, nicht mit irgendeinem spanischen Bürgerkrieg vergleichen, weil wir können nicht Iran mit Europa vergleichen. Das ist unmöglich. Zweitens denke ich, dass wenn man darüber spricht, in einem Raum voller weißen Leute, irgendwelche Erfahrungen von Foucault, der übrigens Kinder vergewaltigt hat, also ich denke, wenn man über Foucault redet, sollte man auch sowas immer mit einbeziehen, dass wenn man Foucault zitiert, der in den Iran gereist ist und dann mit Homophobie konfrontiert wurde, dass man auch dazu sagt, dass Homophobie Binarität und die Gender-Apartheid etwas ist, was der Westen eingeführt hat. England hat Iran unoffiziell kolonisiert und hat diese Dinge eingeführt. Für alle, die hier sitzen, falls es euch interessiert, es gibt ein Buch von einer Doktorin, einer Kulturanthropologin, das heißt Women with Masterschiss in Mandelabiert und in diesem Buch schreibt sie über Iran, Persepolis als queeren Ort, als Ort ohne Binarität, wie die Kolonialgeschichte von Iran, wie Iran Binarität eingeführt hat. Ich denke auch, wenn man über Iran redet und Demokratie, dass man es ein absolut fataler Begriff ist, zu sagen, es ist eine Zuwendung zum Westen. Die Demokratie ist nicht etwas Westliches. Und es gab eben, wie Sie auch erwähnt haben, im Iran bereits andere geschichtliche Zeugnisse, die gezeigt haben, dass Demokratie, was nicht ursprünglich westlich ist, was in Ländern, die nicht in Europa sind, noch nie existiert hat. Das heißt, ich finde, Sie sollten ein bisschen auf Ihre Sprache achten. Und ich muss sagen, als Iranerin mit einer von Geburt angeborenen Staatsbürgerschaft, die aufgetrichtert wird und mit der ich auch nichts machen kann und deren Konsequenzen nicht ertrage, finde ich es nicht okay, was für Konklusionen sie ziehen und was es impliziert, vor allem in einem Raum, in einer Uni Wien, in einem Raum voller weißen Leute, an einer österreichischen Universität. Diese ganzen Vergleiche zwischen Europa und Iran sind Vergleiche, die man nicht ziehen kann. Und das wollte ich einfach dazu sagen, weil es ist einfach vieles nicht richtig, wie man auch. Vielen Dank. Gut, ich weiß jetzt nicht, wo ich anfangen soll. Mir schwirrt ein bisschen der Kopf. Ich weiß auch nicht, ob es da nicht einige, nicht alle, aber einige Missverständnisse auch gab. Ich weiß nicht, ob es in meinem Standpunkt zu Foucault, ob das richtig rübergekommen ist, worum es mir gegangen ist. Und ich denke sehr wohl, dass wir Menschen im Iran nicht eine andere Sorte Mensch sind, nicht eine andere Kultur haben. Kulturalismus ist übrigens, wenn Sie sich die Geschichte dieser Begriffe anschauen, heutzutage in vielen Kreisen ein Ersatzbegriff für Rasse geworden. Das heißt, wenn Sie postulieren und sagen, Sie können uns Iran in keinster Weise mit whatever, mit irgendwelchen anderen Nationen vergleichen, weil wir eine völlig andere Sorte Mensch sind, weil wir eine völlig andere Kultur haben, so ist diese Ghettoisierung nicht weit weg von Rassismus. Das ist einmal das eine. Das andere ist, was Foucault und was betrifft, und ich bin mir nicht sicher, ob ich sie wiederum wieder verstanden habe, es ist nicht so, dass es im Iran oder in den islamisch geprägten Ländern, und damit habe ich mich im Zuge dieses Buches, das ich schreiben möchte, über Foucault auseinandergesetzt, keine Homophobie gegeben hat. Ein Missverständnis, was dem Foucault aufgesessen ist, war, dass er war sehr viel in Tunesien, und was er richtig beobachtet hat, ist, dass in vielen islamisch geprägten Gesellschaften ist so eine sozusagen durchaus, wenn man das jetzt so sagen möchte, homosexuell freundliche Subkultur gegeben hat. Und da gibt es so Historiker, die sagen, das führt jetzt sehr weit, das hat mit dem Hellenismus zu tun oder vielleicht war das auch eine ältere Tradition, aber das war eben eine Strömung. Ja. Es hat zum Beispiel Edward Brown, der im 19. Jahrhundert den Iran besucht hat, berichtet das auch. Aber das war durchaus so eine, da war die Position sozusagen dieser Lustknaben, die zum Beispiel in Cafés unterwegs waren und so weiter, oft so eine durchaus im Sinne des Patriarchats eine Untergeordnete, also quasi eine Art, so wie man im Patriarchat, wenn man es jetzt so sehr plakativ sagen will, auf die Frau hinunterschaut, sozusagen als Lustobjekt. Und wie sie dann, wenn dann diese Knaben älter wurden, haben die dann geheiratet und wurden dann wieder integriert, wenn es gut gegangen ist, wieder in die Männergesellschaft. Und es gab dann natürlich in vielen islamischen Gesellschaften auch drakonische Strafen. Also es wurde jetzt nicht von Europa importiert in den Iran. Das ist historisch falsch. Und nun zu meinem Kollegen. Also es ist ein Gerücht wiederum, sage ich jetzt, dass die Revolution uns Linken geraubt wurde. Wir Linke, ich kann mich noch erinnern daran, es gab in den 70er Jahren einige linke Anstrengungen, zum Beispiel das Schah-Regime, teilweise Guerilla-Bewegungen, Sie auch, Kerl, Sie kennen das. Dann gab es wiederum die Tudeh-Partei und eben, wie gesagt, einige andere linke Bewegungen, die Fedayeen und die Mujahedin. Die islamische Revolution begann historisch im März 1978 in Tebris und das war eine genuin islamische Bewegung. Was unter anderem damals gemacht wurde, war, dass die Geschäfte der Bahai das ist eine religiöse Minderheit, ja, geplündert wurden. Das war genuin religiös. Wir Linke haben, wenn ich das so sagen darf, haben dann versucht natürlich, uns dann auch sozusagen da rein von der Chronologie her auch sozusagen mitzumischen. Und organisatorisch waren linke Organisationen auch durchaus wichtig, zumal in der Endphase der Revolution. Aber es war nicht so, dass das eine genuin und primär linke Bewegung war, die dann von den islamischen, sozusagen von der islamischen Bewegung geraubt wurde. Das halte ich für ein Gerücht. Ja, ich gebe Ihnen jetzt das mit. Ich möchte auch sagen, dass die linke Organisationen im Iran auch heißt nicht, dass sie alles, was sie gemacht haben, fehlerfrei war. Dass sie nie, nur die Toten machen keinen Fehler. Die Linken, die haben auch schon aktiv teilgenommen an dieser Bewegung, an Revolution und auch an den Geschehnissen. Und ich muss auch sagen, die Revolution oder die Geschehnisse, die sind so eine Schule, dass man sehr viel dabei lernt. Und damals, auch 1979, ist jeden Tag etwas anders passiert. Jeden Tag ist etwas anders passiert. Und du sollst als eine Organisation, Institution auch immer Stellungnahmen zu nehmen. Und das ist natürlich in dieser Kurve oder in dieser Weg, dass die Revolution durchläuft, ne? Das sind so viele Parameter, Faktoren, die auf euch, auf dich zukommen, die man auch überhaupt nicht voraussehen kann. Und vielleicht nach Jahrzehnten kann man sagen, ja, damals haben wir diesen Schritt falsch gemacht oder hätten wir anders gemacht. Aber das ist leicht von heute, die damaligen Aktivitäten, Aktivitäten zu beurteilen. Aber wenn man in der Mitte von einer Revolution ist, das ist an und für sich sehr, sehr schwierig, alles richtig zu machen. Ja. Ich denke, man sieht heutzutage, dass alle paar Wochen oder paar Monate in irgendeinem Land eine Massenbewegung ausbricht. Sei es jetzt Kasachstan, Weißrussland, Sri Lanka, Kolumbien, Chile, Frankreich, Hongkong, also die Liste ist irre lang. Und die Probleme, die diese Bewegungen haben, sind teilweise partikulär, aber andererseits sind sie auch global, weil der weltweite Kapitalismus heute gesellschaft mit ziemlichem Tempo relevant wird. Und was wir immer wieder sehen, ist, dass sich diese Bewegungen gegenseitig inspirieren. Der arabische Frühling hat in sehr vielen Ländern Nachahmung gefunden. Und was alle diese Bewegungen, also manche schaffen es davon, ihre Regierungen zu schützen, zum Beispiel in Sri Lanka oder in sehr vielen Ländern, die häufig von diesem arabischen Frühling besiegt waren. Aber was bisher keine dieser Bewegungen geschafft hat, ist, den Kapitalismus abzuschaffen und zu versuchen, halt irgendwie hier ein anderes Gesellschaftsmodell zu etablieren. Und wenn es einmal einem Land gelingt, diesen Schritt zu setzen, dann hat das eine immense Bedeutung für die gesamte Arbeiterbewegung, für die gesamte Linke. Und deswegen darf man das nicht unterschätzen, was im Iran passiert. Die Bewegung hat im Moment keine Führung, vor allem halt irgendwie keine marxistische linke Kraft, die halt irgendwie so ein Programm vorschlagen könnte. Was es allerdings gibt, ist Vernetzung unter Jugendlichen und Arbeiterinnen, die hier eine Struktur für eine Gesellschaft abseits des Kapitalismus bieten könnte, was der nächste notwendige Schritt für diesen Weg wäre, das Regime zu stürzen, die politischen Gefangenen zu befreien, eine ähnliche Rolle zu spielen wie die Februarrevolution in Russland 1917, die das Fenster geöffnet hat für eine politische Diskussion und eine politische Entwicklung, die basiert auf den Strukturen und auf der Notwendigkeit der Revolution zu verteidigen, dann im Oktober der Machteroberung der Marxisten, der Massen und seitlich in einer neuen Gesellschaft geführt hat. Was mich interessiert, was mich wundert, wenn ich sehr viele von diesen Bewegungen vergleiche, was ist die soziale Basis des Regimes im Iran? Welche Rolle spielt hier eventuell der Export von Öl, der natürlich nach den Sanktionen im Westen nicht funktioniert, aber sehr viele andere Länder, was möglicherweise dem iranischen Regime ermöglicht, eine gewisse Schicht in der Bevölkerung als Reserve zu halten? Eine Schicht von Bevölkerung, die von sich selber berechtigterweise sagen kann, dass falls das durchgestanden ist, können sie wieder basierend auf diesen Exportprofiten ein besser gestelltes Leben führen, sobald irgendwie diese Proteste zurück in die Nähe geschlagen wurden. Die zweite Frage ist auch über Russland. Also man hört irgendwie von diesen Waffenexporten, von der strategischen Partnerschaft. Das ist alles offen, was für mich auch noch ein bisschen offen ist, was ich nicht genau weiß, ist, wie nah. Also wie kann dieser genuine Selbstorganisierungsprozess der Massen hier verstanden werden? Also was ich weiß ist, 1979 gab es ja auch Arbeiterräte in der Revolution und meines Wissens haben einen sehr großen Teil der Bewegung, die nachher äußerst unzufrieden damit war, das heißt mich interessiert, was ist die Bewegung, wie kann sie zum Beispiel mit einer Generalstreikbewegung oder so den Widerstand der Staatsanwalt brechen, welche sozialen Kräfte in den Rahmen müssen dafür neutralisiert werden und wie kann die Bewegung selber dorthin kommen? Ich möchte, also, das war jetzt sehr, sehr viel, aber ein Stichwort, das war die Inspiration. Weil du gesagt hast, die inspirieren sich gegenseitig und da möchte ich noch einmal auf 1905 zurück. 1905 war stark von der französischen Revolution inspiriert, wo die Kollegen gesagt haben, das sind ja Weiße sozusagen und die Iraner sind ja irgendwie als Nicht-Weiße eine andere Sorte Mensch, eine andere Rasse offensichtlich für die Kollegen. Und die haben aber 1905 haben sie sich ständig bezogen, die damaligen Revolutionäre, auf die französische Revolution, so wie unmittelbar nach der französischen Revolution, Ende des 18. Jahrhunderts, Haiti, eine französische Kolonie, sich bezogen hat auf diese Revolution der Weißen, die Schwarzen, tatsächlich auch schwarzen Haitianer, und die gesagt haben, wir wollen das auch, also wenn ihr sozusagen in Europa sowas veranstaltet, dann wollen wir das auch haben. Ja? Und die haben nicht gesagt, wir sind eine völlig andere Sorte Menschen und wir ticken anders. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, hier gerade diesen Universalismus hervorzustreichen. Und die Frage der Waffenexporte, das fand ich auch ganz wichtig, dass du das erwähnt hast, denn in gewisser Weise, es hat ein iranischer Journalist vor kurzem geschrieben, nimmt der Iran an einer Art Weltkrieg jetzt teil, indem er sozusagen Drohnen exportiert, die er wiederum aus westlichen Teilen, auch aus österreichischen, teilweise technischen sozusagen Teilen zusammengesetzt hat, hier dort auch ukrainische Menschen tötet. Also dieses Universelle ist im Negativen durchaus vorhanden, ja, dass der Iran durchaus auch in Europa Menschen tötet und da wäre es auch durchaus sehr wünschenswert, wenn es auch eine Solidarität gibt im Positiven zwischen diesen verschiedenen Nationen, die angeblich nicht miteinander verglichen werden dürfen. So. Ja, gibt es noch Fragen? Oder? Nur die? Okay. Also, das heißt, die waren schon so ein Spektrum von mehreren Themen. Ich kann nur sagen, Abschaffung von Kapitalismus, wenn Sie angesprochen haben, das ist, ich glaube nicht, dass es eine Frage, eine bevorstehende Frage der iranischen Protestbewegung ist und auch eventuell die Revolution, die besiegen soll in Zukunft. Das ist keine Frage der jetzigen Situation, muss ich sagen. Und weil, warum? Weil die jetzige Bewegung kann nur Erfolg haben, wenn mehrere Schichten, Klassen sich einigen. Und darunter, das ist keine Aufgabe von einer einzelnen Partei, Organisation, keine einzelnen Generation, die Generationen, die Parteien, die müssen alle sich vereinigen. Das heißt, die eher fortschrittlichen Kräfte, weil ich bei den anderen Fragen habe ich auch erwähnt, rechte Lager formiert sich auch unterstützt von USA, von auch reaktionären Regimes in Westasien, wie zum Beispiel Saudi-Arabien oder andere Länder, die da auch schon eine Rolle spielen. Und die sind auch interessiert natürlich, dass ein schwacher Iran da existiert. Saudi-Arabien, Türkei und die anderen Länder, auf der anderen Seite Afghanistan und so weiter. Also die möchten auch schon eher Suppchen kochen. Alle diese Länder, und das ist auch in der heutigen Welt zu erwarten. Jedes Land möchte seine Interessen da so weit wie möglich ermöglichen. Und Iran ist auch derzeit im Auslandspolitik in einer Sackgasse, genauso wie in Innenpolitik. Und Iran, das jetzige Regime, kann nicht seine Probleme mit den anderen Staaten lösen, solange sein Problem mit der iranischen Bevölkerung zumindest gelöst hat, teilweise. Und das ist nicht möglich. Ich habe auch schon in meinem Vortrag erwähnt, da ist der Bruch so groß. Ein Analytiker hat erwähnt, ein Iraner im Iran, der hat gesagt, manche zwischen einem Mann und einer Frau kommen manchmal Streitigkeiten, aber man kann diese lösen. Aber manchmal sind die Streiten, die Konflikte so groß, dass man nicht mehr miteinander leben kann. Und das ist auch so etwas im Iran passiert. Das heißt, die Bevölkerung, dieser Bruch, dieser Streit, dieser Konflikt zwischen Bevölkerung und des Regimes ist so groß, dass man nicht irgendwie wieder das teilweise reparieren kann. Und das ist auch nicht möglich. Das heißt, derzeit Regime befindet sich in einer sehr schlechten Lage. Das heißt, aus der Sicht von Ihnen, das ist natürlich nicht so optimal. Und ich muss auch sagen, diese kulturelle Revolution, die derzeit im Aufbruch ist, wenn diese Rebellion, diese Protestbewegung erfolgreich ist, dann das ist natürlich eine große Schule für viele Länder in Westasien und Nordafrika. Wie die Iraner mit dem politischen Islam vorgegangen sind. Das ist natürlich eine sehr große Schule und auch mit vielen Auswirkungen in dieser Region. Gibt es noch Fragen im Raum? Oder nur eine ganz kurze Frage, und zwar Sie haben vorher gemeint, dass Revolutionen durchaus auch wie Schulen sind oder Schule sind, in der man in den Ereignisbereich so schnell vorausheilen, dass man das Theoretische herkommt. Was hat die Linke gelernt aus der bisherigen Schule für den Iran? Naja, das ist an und für sich nicht von mir, diese Aussage, das ist von Lenin. Ne? Lenin meint, jeden Tag einer Revolution wirken wir 10 Jahre. Und die Leute lernen an jedem Tag, so wie 10 Jahre, wenn sie sich aktivieren und Theorie und Praxis und so weiter alles miteinander kombinieren. Das heißt natürlich, die Linken, Gruppen im Iran, die sind auch Teil der Gesellschaft. Und das ist natürlich nicht richtig, wenn wir sagen, dass die Gesellschaft ist weitergekommen, hat den Kampf fortgesetzt, hat viel dazugelernt und die Linken sind stehen geblieben. Die linken Gruppierungen im Iran, die haben auch natürlich viel gelernt. Ich muss auch sagen, die Linken haben auch sehr viel beigetragen zu jetzigen. Die Linken im Iran, die größten Schriftsteller, Übersetzer, Dichter, Filmemacher, die sind aus der linken Lager gekommen. Das heißt, die linken Parteien, die größten linken Parteien, die haben Tausende, aber Zehntausende Zeitschriften rausgegeben. Die haben die ersten, die haben so damals begonnen, das heißt, die ersten Forderungen für die Gleichstellung der Frauen, dass die Arbeiter, dass überhaupt ein Arbeitsministerium in Iran existiert, dass ein Arbeitsgesetz geschrieben wird, das sind immer von linken Parteien gekommen. Das heißt, es ist eine Menge von Arbeit, das die Linken geschafft haben, bei den Jugendlichen, bei den Studenten, bei den Frauen, bei den Künstlern. Das heißt, da hier ist es noch immer, und auch natürlich gibt es noch Luft, noch weiterzumachen, aber die Linken haben auch natürlich sehr viel gelernt. Zum Beispiel eine von den vielleicht größten Lektionen, dass die Frauenrechte, wenn man sieht, dass die Frauenrechte benachteiligt werden oder die Frauen benachteiligt werden, das ist sofort sich urgieren, das sind nicht auch abhängig machen von den anderen Fortschritten. Das ist eine große Lektion. Und dass die heutzutage, natürlich wir agieren auch in einer anderen Situation als vor 45 Jahren. Damals hat es noch zwei Blöcke gegeben und da hatten die Linken haben auch schon zwischen diesen Blöcken agiert. Und ich muss auch zu Recht sagen, dass die, es wurde auch schon sehr viel von konstitutionellen Revolutionen gesprochen und auch dann die Oktoberrevolution hat auch sehr viel Vorteile für Iran gebracht. Ja. Das heißt, wenn die Oktoberrevolution nicht zustande gekommen wäre, wäre vielleicht Iran eine Kolonie von England und Russland. Ja, die haben schon Abmachungen gehabt und dann mit der Oktoberrevolution, Lenin hat diese Gesetze null und nichtig erklärt. Ne? Das heißt, das ist eher ein sehr wichtiger Punkt. Auf jeden Fall, die Linken, die haben auch schon hoffentlich sehr viel gelernt aus der Geschichte und sie können sich auch natürlich auch noch einbringen. Und ich muss auch sagen, obwohl die Linken sehr bekämpft und niedergeschlagen worden sind, ja, in der Geschichte des Iran. Ihr könnt euch vorstellen, in einer religiösen Gesellschaft, und heutzutage, das ist da, ist ein Wandel, aber das ist auch nicht immer so gewesen. In diesen Jahren, in diesen Jahrzehnten, dass die Linken ihre Organisationen gegründet haben, 1987 wurde der größte Massaker in der Geschichte, in der zeitgenössischen Geschichte des Iran durchgeführt. Mehr als 5000 politischen Häftlinge wurden hingerichtet. Die Gesellschaft war nicht im Aufbruch. Wer waren die? Hauptsächlich auch die Linken. Das heißt, was wir heute erleben, das ist nicht die Verdienst nur von diesen 4 Monaten. Das ist Verdienst von Jahrzehnten Aufopferung von linken Parteien, von den Menschen, die für Freiheit sich eingesetzt haben. Also, diesmal werde ich nicht vehement widersprechen, sondern nur ergänzen. Ich lese immer wieder einmal in linken Publikationen, dass das viele linke Autoren, auch wiederum nicht alle, sagen, was jetzt die Aufgabe der Linke wäre, der iranischen Linken, wäre horribile dictu, die bürgerliche Demokratie und demokratische liberale Freiheiten zu fördern. Als Basis dann, also eben so wie der Kollege, glaube ich, vorhin einmal gesagt hat, es steht jetzt nicht unmittelbar eine proletarische Revolution bevor in Iran. Das muss man halt auch realistisch sehen. Aber das durchaus ganz anders als vielleicht 1979 die Sichtweise vieler Linker war, dass es jetzt einmal durchaus darum geht, hier demokratische Verhältnisse herzustellen und zustimmend auch, was die Frauenfrage betrifft, dass nicht mehr dieses Klischee von Nebenwiderspruch und Hauptwiderspruch, dass sehr viele Linke heute auch wirklich diese Parole Frau, Leben, Freiheit aus ganzem Herzen unterstützen. Nur ergänzen. Ich wollte die Möglichkeit auf ein Schlusswort geben, aber eigentlich bedanke ich mich recht herzlich für die Teilnahme an der Diskussion. Magst du Schluss? Ich möchte hier etwas persönlicher werden. Wenn man als Exil-Iraner, muss ich sagen, die Nachrichten vom Iran verfolgt, jeden Tag, durchlebt man eine Mischung von verschiedenen Gefühlen. Und diese Gefühle sind praktisch alle zur selben Zeit und tagelang, jahrelang, jahrzehntelang. Ich möchte euch ein Fragment aus einem Gedicht von Bertolt Brecht euch vorlesen. Brecht hat sehr gut die Exilzeit beschrieben und auch zu Wort gebracht. Das ist ein Fragment aus dem Gedicht über die Bezeichnung Emigranten. Ist okay? Jede kleinste Veränderung jenseits der Grenze beobachtend, jeden Ankömmling eifrig befragend, nichts vergessend und nichts aufgebend und auch verzeihend nichts. Was geschah, nichts verzeihen. Ach, die Stille, ach, die Stille der Stunde täuscht uns nicht. Wir hören die Schreie. Danke. So ein wunderschön pathetisch kann ich jetzt nicht schließen, aber ein bisschen im Sinne des Pathos, weil vorhin die Kollegin, die dann interessanterweise dann gleich weggegangen ist, gesagt hat, das ist mir noch eingefallen, furchtbar, man darf ja nicht sagen, dass die 1905 sich an die westliche Moderne orientiert haben, was halt ein Faktum ist. Demokratie und Frauenrechte, das sind keine kulturellen, das ist kein kulturelles Eigentum des Westens. In europäischen Gesellschaften sind diese Dinge halt entstanden erstmals. Aber wie gesagt, schon Haiti hat kurz nach der Französischen Revolution gesagt, wir wollen das auch, das ist kein kulturelles Eigentum. Und umgekehrt könnte diese Revolution im Iran auch Weltgeschichte schreiben, ihrerseits, ja, weil mir ist nicht bekannt, vielleicht können Sie mich da aufklären, dass es eine Revolution gegeben hat in der Weltgeschichte, die von Frauen angeführt wurde, und wo dann die Männer sozusagen den Frauen nachgefolgt sind. Es gab bei der Französischen Revolution die Fischweiber, die halt eine Rolle gespielt haben, aber es ging um Brüderlichkeit. Die Frauen haben in Frankreich erst 1944 das Wahlrecht bekommen. Also das wäre tatsächlich etwas historisch Einmaliges. Also es ist dann nicht nur so, dass man dann sagt, aha, die Weißen haben dann diese eine Kultur und das gehört nur denen und die anderen, die was weiß ich, die People of Color, ticken ganz anders, sondern die können sich gegenseitig inspirieren. Hoffe ich. So, das war mein Schlusswort. Vergisst Russland sein. Ist gut. Danke. Ja, vielen herzlichen Dank, wie gesagt, für die Diskussion. Ich darf nochmal darauf hinweisen, dass jeden Montag ab 18:30 unser Lesekreis im Stockbecker drüber stattfindet. Die nächsten Texte, die wir lesen werden, handeln von der Involvierung von Maus und Wiesen, der Parteigründung von Grünen zu den Gassenkämpfen in Frankreich, den Hansen und Vermeer und der Kritik am Guthabenprogramm der Sozialdemokratie. Kommt gerne vorbei, wir freuen uns auf die Diskussion. Dankeschön. Alle, die Lust haben, wir gehen auch ins Boxer, ins Pub. Natürlich, Sie sind sehr, sehr herzlich eingeladen. Sehr gerne, ja. Schon mal mehr. Schönen Abend. Wo ist das noch einmal? Der, das Boxset. Das Boxset ist gleich schon. Ich komme gerne kurz. Cool, super. Sehr gerne. Ich muss noch ein bisschen warten. Kommst du noch mit? Ich überlege es mir. Ich wollte, ich habe einen Anruf gewartet von einem Freund. Das ist auch dieser Punkt. Ah ja, okay. Immer zu uns, immer Arbeit. Nein, aber ich sag's euch. Ne? Ich gehe noch. Gut. Ja, ja. Ich würde einfach ins Lokal gehen. Ja. Die Uhrzeit ist noch nicht voll, oder?